ist ja nur an blöden Dingen nur. Das lag doch hier die ganze Zeit. Junge, das ist ein Kokolores. Wer hat denn hier wieder seine Nase da rumgekramt, wo er nicht soll? Na, guck mal hier. Da kannst du lange suchen. Da staunen sie, wa? Jo, das täte ich auch an ihrer Stelle. Unheimlich hier. Das ist ja wie elektronische Geisterbahn. Könnten Sie mal bitte meine Hand halten, ja? Jawohl, Fräulein. Oh, nee. Das jetzt keine Missverständnisse, weil wenn Sie mich um Ihre Hand bitten, dass ich die nehmen soll, dann habe ich nämlich schon eine. Und zwar die von unserer Mama. Ja, ich ruhe nicht, dass ich sie anfasse und Sie denken sich beim Anfassen mehr als wie nur anfassen, Fräulein Steger. Nein, ich möchte Ihre Hand nur, weil mir so unheimlich ist. Ja. Als Mann sind Sie mir völlig gleichgültig. Ja, dann ist gut. Aber nee, also völlig ist vielleicht sogar übertrieben, nicht? Gleichgültig hätte auch gereicht. Kommen Sie. Sie kennen sich doch hier aus im Fernsehen, oder nicht? Ja, Sie doch auch, oder? Aber nicht in dieser Technik. Ah, ja, das ist egal. Was man nicht weiß, das muss man sich erklären, ist mein Grundsatz. Da hinten ist ein Loch, wie ein Fenster. Sollen wir mal gucken, was dahinter ist? Vielleicht gibt es da eine Erklärung für diese unheimlichen Erscheinungen. Oh, oh. Entschuldigen Sie. Namen zusammen. Darf ich den Fernseher aus einer guten Stube? Ja, bestimmt keine Ahnung von Plastikfernsehen. Noch keine Ahnung, noch nicht. Aber wenn Sie diese Sendung bis zum Ende angucken, werden Sie hinterher viel, viel, viel mehr darüber wissen. Mua.